klar, wer das dürfte. Und würde mich auch, ja, oder doch, wa? Nee, weil, ich meine, das ist doch alles nicht so wichtig. Mensch, Hauptsache du und ich und zusammen und wohlfühlen, oder? Kutschi, ne? Nichts mit Kutschi, sich ausgekutschit. Ja, denn ab dafür. Okay, ja, ja. Alles klar, muss ja auch nicht. Ja, ist klar, du rufst dann wieder an, oder? Nee, das ist schon in Ordnung. Okay.